Sozialisation und die Logik des gelebten Lebens. Die bürgerliche westfälische Familie Sarrazin, der ich väterlicherseits entstamme, ist im 19. Jahrhundert stark gewachsen. Das nahezu einheitliche Muster der Familiengründung lässt sich anhand des Familienarchivs gut verfolgen. Die jungen Männer machten eine Ausbildung und erste berufliche Schritte, bis sie eine auskömmliche Anstellung hatten. Im Alter zwischen 27 und 32 hielten sie um die Hand einer Tochter aus gutem Hause an, also um ein Mädchen mit guter Erziehung und einer gewissen Mitgift. Die jungen Frauen waren mindestens 19, aber kaum älter als 25 Jahre. Dann kamen in rascher Folge 4 bis 7 Kinder, und wenn die Frau Anfang bis Mitte 30 war, war die Phase der Familienbildung abgeschlossen. Scheidungen sind mir aus dem Familienarchiv nicht überliefert. Mütterlicherseits war das Muster bei meinen Vorfahren ähnlich und es setzte sich fort bis zur Generation meiner Eltern. Im 19. Jahrhundert konnte keine Rede davon sein, dass die gebildeten Schichten unterdurchschnittlich fruchtbar waren. Im Gegenteil, ein erstaunlich großer Teil der Menschen heiratete gar nicht, weil er nicht die Mittel zur Gründung einer Familie hatte, und die Kindersterblichkeit unter den Armen war hoch. Wer heiratete, hatte allerdings umso mehr Kinder. In einer Hinsicht stand die DDR noch in der Tradition des 19. Jahrhunderts. Die Frauen bekamen früh Kinder, selbst die Studentinnen und späteren Akademikerinnen, und zwar großenteils noch während des Studiums. Das hatte sogar Vorteile, denn man erhielt eher eine Wohnung. Überdies gab es genügend Kitas und Krippenplätze, so dass man trotz Kindern studieren konnte. Das in der Bundesrepublik seit Jahrzehnten bekannte Phänomen, dass Frauen mit hoher Bildung weniger Kinder bekommen, kannte man in der DDR nicht. Es lohnte sich dort aber auch nicht, Kinder zu bekommen und auf diese Weise durch Geldleistungen den Lebensstandard zu verbessern. Die Grundbedürfnisse waren für alle gedeckt und kaufen konnte man nicht so viel. Darum gab es auch keine überdurchschnittliche Geburtenhäufigkeit in der Unterschicht. Die im Verhältnis zur alten Bundesrepublik höhere Fruchtbarkeit der Gebildeten und niedrigere Fruchtbarkeit der Unterschicht wirkten sich günstig auf die durchschnittliche Intelligenz in der DDR aus. Der Intelligenzforscher Volkmar Weiß schätzt den Durchschnitts-IQ der zuletzt in der DDR geborenen Kinder wegen der Zusammensetzung der Elternschaft auf 102. Für die heute in Gesamtdeutschland Geborenen schätzt er wegen des hohen Unterschichtanteils die durchschnittliche Intelligenz auf 95 Punkte. Siehe Kapitel 3, Anmerkung 79. Ganz anders ist die Lebenslage im heutigen Deutschland, wie zwei typische Fallbeispiele deutlich machen. Fall 1: Wenn ein Mädchen die Hauptschule nicht abschließt oder keine Berufsausbildung macht und in jungen Jahren ein Kind bekommt, wird es über die Grundsicherung mit Wohnung und Familieneinkommen ausgestattet, mit oder ohne Arbeit, mit oder ohne Partner, mit einem oder mehreren Kindern. Ein bescheidener Lebensstandard ist gesichert und er verbessert sich mit jedem Kind. Zu beobachten ist eine überdurchschnittliche Fruchtbarkeit der transferabhängigen oder jedenfalls in prekären Verhältnissen lebenden Unterschicht sowie der Gruppe der Bildungsfernen. Zieht die Frau mit einem Partner zusammen, verschlechtert sich aus Gründen der Transferarithmetik der Lebensstandard. Das System prämiert das Fernbleiben vom Arbeitsmarkt und das Alleinerziehen und es bestraft die traditionelle Familienstruktur. Fall 2: Eine Abiturientin absolviert ein Studium in der in Deutschland üblichen Studienzeit, macht Examen und etabliert sich im Beruf. Jetzt ist sie 28 bis 30 Jahre alt und sucht einen Partner. Wenn sie eine Familie gründet, so ist sie in dem Alter, in dem Frauen früher das dritte, vierte oder fünfte, jedenfalls das letzte Kind bekamen. Die sogenannte biologische Uhr tickt, da bereits die Hälfte der fruchtbaren Jahre, also die Zeit zwischen dem 15. und dem 49. Lebensjahr, verstrichen ist. Und weil vor allem ab Mitte 20 die Empfängniswahrscheinlichkeit von Jahr zu Jahr sinkt. Wenn dann das erwünschte Kind kommt, ist vielleicht noch Zeit und Kraft für ein zweites, aber nicht mehr für ein drittes oder viertes Kind. In beiden Fällen ist es nicht leicht, vorhandene Muster zu überwinden, denn wo sollte das Motiv für die Betroffenen liegen? Die junge Frau ohne abgeschlossene Ausbildung hat keine anderen Perspektiven, die sich aufdrängen. Wenn sie wenig Ehrgeiz hat und nicht sehr intelligent ist, wird sie darin kein Problem sehen. Mit Not und Schande ist ihre Lebenslage ja nicht verbunden. Mit mehr Intelligenz und Ehrgeiz wäre sie allerdings nie in diese Lage gekommen. Auf der anderen Seite weiß die Abiturientin bzw. Hochschulabsolventin, dass die Ehe keine lebenslange Versorgung mehr verspricht. Sie möchte im Regelfall auch einen mindestens gleichrangigen Partner, was die Partnersuche für gebildete, erfolgreiche Frauen besonders schwierig macht. Und sie wird nur begrenzt bereit sein, ihre eigene berufliche Zukunft der Familiengründung unterzuordnen. Das logische Resultat ist ein Anteil Kinderloser von 30-40% und eine Nettoreproduktionsrate von um die 0,5 in der Gruppe der Gebildeten. Generell bewirkt die Sozialisation in der modernen Gesellschaft, dass die Optimierung des eigenen Lebenslaufs, Selbstverwirklichung ist vielleicht ein zu großes Wort, im Mittelpunkt steht. Das ist vollkommen legitim. Zahlreiche Künstler und Wissenschaftler haben immer schon so gehandelt. Partnerschaft, Familie und Kinder sind keine Selbstverständlichkeiten mehr, sondern Bausteine eines Lebensentwurfs, in dessen Rahmen sie nicht mehr Ziel, sondern Instrument sind. Hohe Scheidungsraten und häufige Partnerwechsel müssen nicht bedeuten, dass Ehen und Partnerschaften schlechter funktionieren als früher, sondern dass die Ansprüche an sie höher geworden sind. Aus ökonomischer Sicht könnte man sagen, dass der einigermaßen erfolgreiche moderne Mensch, der unter vielen Lebensentwürfen wählen kann, sein Leben optimiert, indem er den Grenznutzen unterschiedlicher Aktivitäten zum Ausgleich bringt. Und das bedeutet eben weniger stabile Partnerschaften und in diesen Partnerschaften weniger Kinder. Vorsicht ist geboten bei der eilfertigen Aufzählung aller Hindernisse, die der Zeugung und Erziehung von Kindern in der modernen Welt entgegenstehen. Noch nie wurden Familien in Deutschland so breit unterstützt wie heute. Noch nie waren sowohl die materiellen Hilfen als auch die Betreuungs- und Bildungsangebote so umfangreich. Betrachtet man die Hindernisse, müssten die Geburtenziffern in Großbritannien und in den USA noch viel niedriger sein als bei uns, da es gerade in den Vereinigten Staaten nichts gibt, was man mit unserer Familienpolitik vergleichen könnte. In beiden Ländern bringen die gebildeten Schichten zudem erhebliche Summen für die Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder auf, die in dem deutschen vorwiegend staatlich finanzierten System gar nicht anfallen. Und sie tun dies ganz selbstverständlich. Doch auch jene Industrieländer, die eine deutlich höhere Geburtenrate aufweisen als Deutschland, nämlich die USA, Großbritannien, Frankreich und die skandinavischen Länder, haben eine gewisse dysgenisch wirkende Schieflage in der Geburtenstruktur. In jedem dieser Länder sind die gebildeten Schichten von unterdurchschnittlicher Fruchtbarkeit, jedoch ist die Abweichung vom Durchschnitt bei weitem nicht so krass wie in Deutschland und das Geburtenniveau ist generell höher. Will man die in den beiden geschilderten Falltypen zum Ausdruck kommenden Trends brechen oder umkehren, so bedarf es starker und mit Sicherheit kontrovers wirkender Mittel. Also Mittel, denen starke politische Kontraindikationen innewohnen und die ihre Widerlegung quasi in sich selbst tragen. Eine Trendumkehr wird daher nur möglich sein, wenn eine gesellschaftliche Mehrheit der Überzeugung ist, dass gegen die politische und gesellschaftliche Priorität des Umlenkens keine vernünftigen Bedenken vorzubringen sind. Die unterschiedlichen Gegenmaßnahmen werden hier unter zwei Aspekten diskutiert. Was ist geeignet, die Geburtenrate zu heben? Und was ist geeignet, eine dysgenisch wirkende Geburtenstruktur zu verhindern? Der ausschließliche Beurteilungsmaßstab ist dabei die Wirksamkeit der Maßnahmen und die ihnen zugrunde liegende pragmatische Vernunft. Sie werden nicht danach bewertet, ob sie deutschen verfassungsrechtlichen Grundsätzen genügen. Besteht der politische Wille, eine vernünftige Maßnahme durchzusetzen, so wird sich ein Weg finden, sie verfassungsgerecht zu gestalten. Notfalls, indem man die Verfassung ändert.